Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo, grüß dich. Hallo, ich bin unten an der Tür. Ich weiß nicht, wo, ja, ich, wo soll ich denn klingeln, weil da steht nur Till Schneider und dann... Ich komm runter. Ah, super, bis gleich. Gleich hören Sie einen echten Rechtsradikalen, Philipp Stein. Er ist Burschenschafter und Kampagnenmacher für rechte Bewegungen. Wir sind in Halle an der Saale. Moin. Hi. Servus. Wieder fit? Ja, geht halbwegs. Ich mache hier gerade noch eine Aufnahme für ein Video. Kann ich schon mal einen Kaffee geben? Und so kannst du schon mal oben bereit machen. So kann ich zugucken. Kannst du auch. Kannst du auch zugucken. Stein ist Vorsitzender des Vereins 1% für unser Land. Der Slogan 1% kommt von dem Theorie-Einflüsterer der rechten Szene schlechthin, Götz Kubitschek. Kubitschek meint, 1% der Bevölkerung reiche aus, um die Stimmung im Land zu kippen. Als Chef-Stimmungskipper hat Kubitschek Philipp Stein installiert. Er leitet 1%. Stein ist Jahrgang 1991, Westdeutscher, der in den Osten ausgewandert ist. Er trägt Vollbart und Tolle. Alles dicht. Es riecht noch ganz, ganz schön. Ja, es riecht nach Kotze. Ja, Buttersäure. Hier ist das Loch. Gut. Das ist das Ding hier. Okay, ist es quasi durchgebaut worden? Ja, die sind gekommen mit 4 Leuten. Wir haben mit Feuerlöschern die Kameras dicht gemacht, mit Farbe drin. Und in dem Moment angefangen zu bohren. Das hat ungefähr 10 Sekunden gedauert. Dann Buttersäure reingespritzt. Und dann halt die Pflastersteine, damit niemand rauskommen kann. Dann sind sie wieder abgedampft. Das hat vielleicht so 2 Minuten gedauert, wenn überhaupt. Buttersäure riecht ätzend und brennt in den Augen. Einmal versprüht, beißt sich der Geruch fest. Man gewöhne sich daran, sagt Stein, und er meint damit, wer rechts ist, der muss auch einstecken können. Philipp Stein ist die neuere Schule unter den Rechtsradikalen der Republik. Spät erst hat er Ernst Jünger gelesen, früh Simpsons geschaut. Entstanden ist, was viele die neue Rechte nennen. Im Prinzip habe ich gesagt, dass weite Teile der sogenannten neuen Rechten, auch wenn sie sich vielleicht selber nicht dazu zählen, ich würde es einfach mal so verallgemeinern, halt einfach langweilig sind und im Prinzip das Ziel haben, zurückzukehren in so eine BRD der 70er, 80er Jahre. Wie gesagt, so spricht ein neuer Rechter. Also so im Sinne von etwas weniger Ausländer, wieder etwas besser verdienen, etwas weniger Steuern bezahlen und unsere Ruhe haben. Also so dieses klassisch, was man also als langweilig konservativ, so Karo-Sakko-Träger-mäßig so beschreiben würde. Und das ist mir ein Graus sozusagen. Das trifft natürlich nicht für alle zu, aber es gibt gerade in diesem Milieu einfach sehr viel Langweiliges. Philipp Stein hat mit seinen Mitstreitern etwas Einmaliges geschaffen. Er hat mitten in einer deutschen Großstadt ein ganzes Haus in Beschlag genommen. Entstanden ist ein rechtes Zentrum. Nazi-Schweine runter vom Campus! Seit 2017 existiert das Haus. In Halle nennt man es nur das IB-Haus. IB steht für Identitäre Bewegung. Seitdem gibt es Demonstrationen dagegen. Wir sind hier aus purer Freundschaft gegen eure Volksgemeinschaft. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein wichtiges Ziel von solchen Protesten zu vermitteln, dass die Stadtgesellschaft, dass wir Gewerkschafterinnen, Studierende, wer auch immer, halt gegen dieses Projekt sind. Und also letzten Endes ist das Ziel, dass dieses Haus, das Haus darf stehen bleiben, aber die Leute sollen raus. Die wollen wir hier nicht haben. In der Straße direkt gegenüber der Universität wird demonstriert. Gegen das Haus und gegen die identitäre Bewegung. Über 300 Quadratmeter Grundfläche, 3 Stockwerke, auf die sich verteilen ein patriotischer Pub, die identitäre Bewegung, zeitweise das Büro eines AfD-Landtagsabgeordneten, ein rechter Think Tank und das Büro von Philipp Stein und seiner NGO. Das Haus soll einen Nukleus bilden, einen Zellkern der Kontrakultur, wie Sie sagen, der rechten Gegenkultur. Nur ist das so eine Sache mit der Gegenkultur, sie hat viele Gegner. Nationalismus raus aus den Köpfen! Diese Aufnahmen habe ich 2018 gemacht. Ich war damals oft in Sachsen und Sachsen-Anhalt für Recherchen über dieses Haus, über die NGO 1% und über deren Einfluss auf Rechte im ganzen Land. Dafür holte ich mir Rat. Hegemoniekampf von rechts außen. Analysen von Streetworker David Begrich. Sendung von Sami Kames. Wollen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, David Begrich, Miteinander e.V., Arbeitsstelle Rechtsextremismus. Lassen Sie Telefone ruhig klingeln, das ist hier Teil des normalen Wahnsinns. Egal, genau. Sie haben sich jetzt sehr viel Zeit genommen, um mit mir zu sprechen. Ziemlich genau 2 Stunden sind es bis jetzt, wo wir anfangen, das Interview aufzuzeichnen. Also es gibt ja Stereotype über die extreme Rechte in Deutschland und die funktionieren so, dass man sagt, die sind dumm, kahl und asozial und irgendwie neonationalsozialistisch. Und ich muss relativ viel Arbeit da rein investieren, zu sagen, das Spektrum ist sehr viel heterogener, die kulturellen Ausdrucksformen sind vielfältig und so. Mhm. Und das ist auch Teil meines Jobs. David Begrich beobachtet seit den 1990ern die rechte Szene. Als Analyst, Soziologe, Theologe, Streetworker und als Erklärer. Er will rechte Phänomene so beschreiben, dass sie nicht nach warnendem Verfassungsschutzbericht klingen, sondern nach popkultureller Analyse. Ein Beispiel. Weshalb wirkt die Rechte heute so anziehend? Woher kommt der Appeal? Ja, der Appeal kommt aus einer völkischen Popkultur, die sie selbst erfunden haben oder sich selbst zusammengesucht haben. Also die extreme Rechte in Deutschland krankte ja jahrzehntelang daran, dass sie kein Sex-Appeal hatte, weil sie nur Volkstanz konnte, während die anderen Rock'n'Roll und keine Ahnung was hatten. Das hat sich geändert. Die haben sich kulturelle Ausdrucksformen angeeignet, die sie eigentlich ablehnen, als amerikanische Unkultur, als undeutsch irgendwas, in denen sie ja aber trotzdem sozialisiert worden sind. Also das heißt, sie haben da so eine Art völkische Popkultur kreiert, mit der sie sich auch authentisch oder pseudo-authentisch präsentieren können. Das hat mir David Begrich 2018 mit so viel Nachdruck erklärt, dass ich danach oft an ihn und seine Art gedacht habe. Zum Beispiel, wenn ich unterwegs war zu Rechten oder zu Gegendemos. Und weiter, wenn ich Videos der identitären Bewegung analysiert, musikrechter Rapper gehört oder mich mit Trollattacken beschäftigt habe. Allgemeiner, wenn Rechte versucht haben, ihre Kultur zu verbreiten. Begrich nennt das einen rechten Hegemoniekampf und der ist heute unser Thema im Zündfunk-Generator. Ein Kampf um Einfluss vor Ort, im Pop, online und im Osten, also dort, wo David Begrich, Streetworker, Soziologe, Beobachter, Erklärer, Theologe, Essayist und vieles mehr aufgewachsen ist und bis heute arbeitet. Ich glaube, es kommt auch immer auf die Art und Weise an, wie die AfD kritisiert wird. Also Leute Idioten zu nennen, finde ich keine analytische Kategorie. Mein Interesse ist zu sagen, es gibt eine politische Strömung in diesem Land, die arbeitet an der Zerstörung der Demokratie. Und das tut sie aus inhaltlichen Gründen und nicht, weil sie moralisch sich so oder so verhält. Das ist mir sehr wichtig. Wer sich im Bücherherbst 2019 in die Abteilung Zeitgeschichte begibt, der findet unter anderem folgende Bücher, teilweise mit dem Prädikat Bestseller veredelt. Deutschland rechts außen. Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Völkische Landnahme. Zur rechten Zeit, wieder die Rückkehr des Nationalismus. Das Netzwerk der neuen Rechten. Gesellschaft des Zorns, Rechtspopulismus im globalen Zeitalter. Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Reportagen, Analysen, Undercover-Recherchen, Plädoyers, Kommentare, alle versuchen das Thema Phänomen rechts aufzugreifen. Der Mord an Walter Lübcke spielt dabei eine Rolle, die Überfälle und Morde des NSU ebenso. Allgemein die rund 180 Toten durch rechtsextreme und rassistische Gewalt seit 1990. Dazu kommt, es gibt keinen Landtag mehr ohne AfD-Fraktion. Im Bundestag ist jeder 8. Abgeordnete von der AfD. Das Jahr 2019 erinnert an die 1990er Jahre, als Rechte in Parlamenten vertreten waren, zum Beispiel Republikaner oder die DVU, und auf der Straße Rechte randalierten. Zu dieser Zeit begann David Begrich als Streetworker der evangelischen Kirche in Magdeburg. Ich habe in den 90er Jahren ganz oft erlebt, dass Leute gesagt haben, also das Problem mit der Skinhead-Szene, mit den gewaltbereiten Skinheads, das habe ich gar nicht. Ich sehe die gar nicht. Wenn du aber mit Leuten zu tun hattest, die denen nicht ausweichen konnten, also die einen migrantischen Kontext hatten oder die einen alternativen jugendlichen Kontext hatten, dann bist du darauf gestoßen worden. Und ich habe sehr frühzeitig damit zu tun gehabt, weil die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, damit zu tun hatten. Ja, ich habe mit alternativen Jugendlichen gearbeitet, wir haben auch mit polnischen Jugendlichen gearbeitet, die konnten dem nicht ausweichen. Die mussten aus der Straßenbahn springen, wenn da so eine Gang von Skinheads eingestiegen sind. Und es hat ja in Magdeburg auch Tote gegeben. Also Leute, die von Neonazis totgeschlagen worden sind, die ich auch kannte, persönlich kannte. Also das hat mein Denken in den 90er Jahren schon auch sehr geprägt. David Begrich, geboren und aufgewachsen in Erfurt, arbeitet heute in der Demokratieförderung, genauer für den Verein Miteinander e.V. in Magdeburg, also in Sachsen-Anhalt. Miteinander erhält staatliche Gelder und organisiert damit an den Orten Workshops, Basketballturniere oder Straßenfeste, wo ansonsten Rechte den Alltag prägen. Was kann einer wie er, ein berufsbedingter Antifaschist, über den Umgang mit Neonazis sagen? Was sagt die aktuelle Forschung zum rechten Ringen um Einfluss? Wie hat sich die rechte Subkultur entwickelt? Wie verhalten sich Rechte online und wie sind sie mit den klassischen, den alten Rechten verwoben? Um das alles zu verstehen, hilft es, David Begrichs eigene Geschichte zu hören und seine Analysen. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder werden sie eh nicht. Ich bin 20 einer ganzen Generation, geht es ähnlich. Pornos, Gruppen, Sex, alles schon mal da gewesen. Wir haben Philip Ross 10 Jahre danach gelesen. Unsere Eltern kiffen mehr als wir. Tut mir leid, doch MTV ist nicht meine Religion. Beziehungsweise wenn, dann ist Gott ein Klingelton. Und ich langweile mich. Wo zum Teufel bleibt die Action? Bei euch starb Kurt Cobain, bei uns ein bleicher Michael Jackson. Wir wollen Rockstars sein, aber irgendwie klappt es nicht. Mein Opa hat wahrscheinlich mehr Frauen gehabt als ich. Was zugegebenermaßen jetzt nicht so das Kunststück ist. Ich fühle mich wie James Dean, wenn ich auf sein Grundstück bin. Unsere Eltern kippen mehr als wir. Wie soll man rebellieren? Egal wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon eher hier. Wir sind geboren im falschen Jahrzehnt und wir sitzen am Feuer, hören zu, was die Dinos erzählen. Erzählen, erzählen, erzählen, erzählen. Wir sind so jung, so Mein Weg in kurz ist, dass ich in den letzten 30 Jahren immer mal wieder aus Magdeburg weggezogen bin, aber immer wieder zurückgekommen bin. Ich habe dann Theologie studiert an der Kirchlichen Hochschule in Potsdam und Berlin oder Ostberlin konkreter gesagt. Habe dann auch einen Abschluss in Sozialwissenschaften gemacht. Habe dann in einem Neubaugebiet als Pfarramts-Streetworker gearbeitet mit, sagen wir mal, schwierigen, sozial schwierigen Jugendlichen. und habe sehr früh angefangen, mich mit Rechtsextremismus zu befassen. Habe ein Archiv zum Thema aufgebaut, damals mit Studienkollegen. Und nach dem Wahlerfolg der DVU haben mich SPD und Grüne im Landtag gefragt, ob ich mich beteiligen würde an so einem Ideenkonzept, wie kann man in Ostdeutschland für Demokratisierungsprozesse arbeiten. 1972 ist David Begrich in Erfurt geboren, in Thüringen, das, was er heute Mitteldeutschland nennt und dazu die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zählt. Dort in Sachsen-Anhalt ist er tätig geworden. Dafür brauchte es die Landtagswahl 1998. Das Wahlergebnis der DVU war der bis dahin größte Erfolg einer rechtsextremen Partei nach dem Zweiten Weltkrieg. Die DVU, die Deutsche Volksunion, zog mit 12,9% in den Landtag in Sachsen-Anhalt ein. Als Antwort darauf haben sich SPD und Grüne entschieden, den Verein Miteinander e.V. zu initiieren. Das Ziel war Demokratieförderung. David Begrich war zu diesem Zeitpunkt schon jahrelang Streetworker in Magdeburg. Jetzt lag der Fokus auch abseits der Metropolen. Na, die Idee war also nicht in die Städte zu gehen, sondern in die Regionen zu gehen, um dort sozusagen, wie man damals so schön sagte, die Zivilgesellschaft zu stärken. Also Leute zu unterstützen, die der damals sehr dominanten rechtsextremen Jugendkultur entgegentreten wollten oder konnten. Auch unter den damals schon schwierigen Bedingungen der hohen Quote der Abwanderung. Also dass wir einfach ja immer noch das Problem haben, dass wir in den Regionen viele Leute verlieren aus den Jahrgängen von Schülerinnen und Schülern, von jungen Erwachsenen, die, so wie sie sich im Berufsleben etablieren, aus sehr unterschiedlichen Gründen aus den Regionen weggehen nach Westdeutschland. Und das strukturiert natürlich auch eine Gesellschaft. Gegen die Abwanderung konnten die Regierungen im Osten nichts machen, bis heute. Ich habe letztes Jahr diesen Text geschrieben, Brief an meine westdeutschen Freunde, wo ich sehr zugespitzt geschrieben habe, die Leute, die uns fehlen in den Regionen, die sind jetzt in Leipzig, in Köln, in Hamburg und bilden dort sozusagen die Kreativität und die Vielfalt des Lebens in den Metropolen. Das ist natürlich eine zugespitzte Formulierung, aber ich glaube, sie ist trotzdem richtig, weil sie natürlich sozusagen auch zeigt, wo das Problem liegt. Ja, wenn Kulturinitiativen, wenn Kommunalpolitik, wenn die keinen Nachwuchs finden, wenn die dann keine Leute haben, die tatsächlich sowas auch durchtragen, dann besteht die Gefahr, dass da auf eine bestimmte Art Gesellschaft zum Erliegen kommt oder sie sich nur bestimmte Sachen Gehör verschaffen oder so. Bayern hat rund 13 Millionen Einwohner. Die 5 neuen Bundesländer inklusive Ostberlin kommen auf ungefähr 14 Millionen. Einige sind aus den neuen Bundesländern weggezogen, andere sind hinzugekommen. In der Summe jedoch sind mehr als 1,2 Millionen Menschen seit 1990 abgewandert. Umgerechnet auf Bayern würde das heißen, man schneidet München einmal komplett aus der Landkarte. Hinzu kommt, im Osten boomen, wenn überhaupt, die Metropolen, wenn der Wegzug aus den ländlichen Gebieten anhält. Das sah so aus, dass wir hatten als Miteinander e.V. regionale Zentren, eben nicht in Magdeburg und Halle, was die Oberzentren in Sachsen-Anhalt sind, sondern hatten sie in Aschersleben, in Roßlau, in Salzwedel, Gardelegen, also was so Klein- und Mittelstädte sind. Und dort haben wir eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich daran gearbeitet, diese Hegemoniefähigkeit einer rechten Jugendkultur zurückzudrängen. Mit Schulprojekten, sehr viel Arbeit im Bereich Kultur und Soziokultur, einfach Leute zu aktivieren, sichtbar zu werden, die Sozialräume mit anderen Deutungsangeboten zu füllen als mit dieser in den 90er Jahren ja sehr dominanten rechtsextremen Jugendkultur. Und rückblickend ist das ja diese Generation Hoyerswerda. Das ist ja so ein Schlagbegriff. Also Leute, die Anfang der 90er Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie Gewalt anwenden im Kontext von rassistischen Mobilisierungen, dass der Staat dann vor ihnen zurückweicht. Und das hatte im Osten eine prägende Wirkung, meiner Ansicht nach, auf anderthalb Generationen-Kohorten. Und das hat seine Wirkung bis heute, setzt diese Wirkung sich sozusagen fort. Was das heißt, wenn ein Staat zurückweicht, hat man in Rostock-Lichtenhagen oder in Hoyerswerda bei Dresden gesehen. Die Polizei ließ Anschläge auf Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter zu, brachte die Betroffenen dann aus der Stadt und ließ den Mob gewähren. Das war die Generation Hoyerswerda. Heute, sagt David Bickrich, heißen die Nachfolger Generation Heidenau oder Generation Chemnitz. Vorbemerkung der Landesregierung. Die Analysen des Rechtsextremismus-Experten David Bickrich genießen eine landes- und bundesweite Reputation. Das ist die große Anfrage 7-2791 aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt. Große Anfragen dürfen Oppositionsparteien im Parlament stellen, wenn sie die Regierung ausfragen wollen. Hier fragt die AfD-Fraktion die Regierung über den Verein Miteinander aus. Frage 22. Ist es im Sinne der Landesregierung und der öffentlichen Förderung, dass der Verein eine demokratische und im Landtag von Sachsen-Anhalt vertretene Partei wie die Alternative für Deutschland, AfD, zum politischen Gegner erklärt? Zum Engagement. Es klingt dröge, ist aber das, womit sich David Bickrich heute beschäftigen muss. Ob er Extremist sei, wie das über Jahrzehnte übersehen werden konnte und dass das so nicht weitergehen könne. Fragwürdige Verhalten für die Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt bzw. durch die Landesregierung. In Sachsen-Anhalt hatte die AfD 2016 ihren ersten Erfolg mit über 20% und mit einem offen rechten Fraktionschef André Poggenburg. Die Selbstgewissheit der Fraktion zeigt sich seitdem in parlamentarischen Anfragen, in einer Enquete-Kommission Linksextremismus und in der mittlerweile abgetretenen Person André Poggenburg. Poggenburg hat in einem internen Chat Deutschland den Deutschen gefordert, also einen Neonazi-Slogan wiederholt und sich darauf angesprochen, nicht von der Aussage distanziert. Er hat Minderheiten beschimpft, den Flügel in der AfD geprägt. Im Landtag hat er Miteinander e.V. besonders in den Blick genommen, damit die 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem David Bickrich. Deshalb zurück zur Anfrage. Über 230 Fragen stellte die AfD. Im Frühjahr 2018 sind sie bei David Bickrich auf dem Schreibtisch gelandet und mein erster Gedanke war, wir müssen das alles beantworten. Und wir müssen es so beantworten, dass es korrekt beantwortet ist. Aber auch so beantworten, dass wir nicht in eine Situation kommen, dass daraus Material für die Verleumdung unserer Arbeit gezogen werden kann. Natürlich hat man das nur begrenzt in der Hand, ja? Aber es ist ja klar, parlamentarische Anfrage ist ja kein Selbstzweck, sondern es ging darum, Informationen zu bekommen für die AfD, mit denen sie dann ja sozusagen in so einen Kampagnenmodus eingestiegen sind. Und ich kann mich an eine Überschrift erinnern in einer regionalen Tageszeitung, die ging so sinngemäß, Poggenburg nimmt Bickrich ins Visier. Ja, so. Also dann ist schon sehr klar sozusagen, worum es geht. Und es ging darum, dass wir jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt diejenigen waren, die die AfD am lautesten kritisiert haben. Aber wir haben sie ja auf einer analytischen Ebene kritisiert. Der Landesregierung ist nicht bekannt, dass der Verein Miteinander e.V., die Partei Alternative für Deutschland, AfD, beleidigt oder verunglimpft hätte. Also die AfD hat uns ja vorgeworfen, wir würden mit unlauteren Mitteln Einfluss auf den demokratischen Prozess nehmen. Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt, in keinem Interview gesagt, wählt die AfD oder wählt sie nicht. Sondern ich habe, und das ist von der Meinungsfreiheit und der Demokratie in diesem Land gedeckt, gesagt, was ich glaube, welche politischen Ziele die AfD verfolgt. Und wenn andere Leute dazu eine andere Meinung haben, dann können sie die ja auch im Internet oder sonst wo veröffentlichen. Aber, ne, also das ist ein bisschen naive Schilderung, aber ich glaube, darum ging's. Es ging darum, die Kritik an der AfD zum Schweigen zu bringen. Bundesweit wurden die Bemühungen der AfD so gelesen. Die Partei versucht alles, um Miteinander e.V. und damit David Bickrich und die anderen Personen im Verein als linksextrem zu diffamieren. Bickrich sagt heute, er halte das aus. Ob Angriffe aus dem Parlament oder von der Straße kommen, mache keinen großen Unterschied. Was aber ein Problem sei, kleine Initiativen fühlten sich eingeschüchtert, würden eher einknicken, hätten eine Schere im Kopf, wären übervorsichtig, so Bickrich. Das ist, was die Rechte als Kampf um Einfluss, Kampf um den vorpolitischen Raum beschreibt. Wenn sich Menschen nicht mehr trauen, Kritik zu äußern oder für ihre weltoffenen Überzeugungen einzustehen, dann ist dieser rechte Hegemoniekampf ein Stück weit gewonnen. Und der Kampf beschränkt sich nicht mehr nur auf ein Hausprojekt oder eine Landtagsfraktion. Er geht über in den Pop und selbstverständlich auch ins Netz. Also die Lautstärke der extremen Rechten in diesem Land funktioniert auch darüber, dass sie sozusagen wie ein Rumpelstilzchen nicht auf dem Fußboden aufstampfen, sondern auf einer großen Pauke, die ihnen immer weitere gesellschaftliche Resonanz verschafft. Hier ein Beispiel dafür. Im Juli veröffentlicht der rechtsradikale Rapper Chris Ares aus Bayern ein Album, eine Art gesammelte Werke von 2014 bis 2018. Das Album wird während der Sommerferien so oft gehört, dass es in den Streaming-Charts bei iTunes geführt wird. Und was macht Apple? Es nimmt den rechten Rapper die Platzierung weg und schafft damit einen Märtyrer. In meiner Kindheit oder Jugend hat man gesagt, was verboten ist, macht uns extra geil. Das spielt natürlich eine Rolle. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, diese ganzen Projekte, Chris Ares und wie sie nicht alle heißen, das sind ja keine Amateurprojekte. Also wir reden ja hier nicht von einer Garagenband, sondern das sind hochprofessionelle, politisch und marketingtechnisch durchdachte Projekte, die in gewisser Weise in Anführungsstrichen aus der Retorte kommen und die Erfahrung vor allen Dingen aus dem Kontext der Entwicklung der rechtsextremen Rockmusik in den 90er Jahren beherzigt hat. Die rechtsextreme Rockmusik ist in den 90er Jahren natürlich nie in den Charts gelaufen. Und war trotzdem jedenfalls segmentiert durchaus ein Erfolg. Und jetzt kann man ja mal folgenden Test machen und Jugendliche fragen, ob sie Chris Ares kennen, obwohl das nicht im Radio läuft, oder ob sie Lanzer kennen, obwohl das nicht im Radio läuft. Rechte Musik muss nicht im Radio laufen. Es reicht, wenn sie in den Kreisen zirkuliert, aus denen sie kommt. Und diese Kreise hatten sich lange Zeit vielen Stilrichtungen verwehrt. Heute nicht mehr. Und was wir daran ganz gut sehen können, ist, dass sich seit den 90er Jahren sich eine Genrevielfalt von rechtsextremen Kulturangeboten entwickelt hat. Und ich würde das interpretieren, so wie es das Milieu selbst sieht. Sie nennen das Metapolitik, ich nenne es Hegemoniekämpfe. Rapper Chris Ares veröffentlicht seine Alben übrigens im Arcadi Verlag, einem Projekt der identitären Bewegung mit Sitz in Leverkusen. Arcadi veröffentlicht auch eine Art Bravo für Identitäre. Im Shop kann man auch Poster kaufen, die so ziemlich alles abdecken, was Identitäre gern in ihren Jugendzimmern hängen sehen. Ein kitschiges Porträt von Ernst Jünger und eine Grafik von Alice Weidel, die einen Kung-Fu-Sprung macht, darunter Super Weidel. Kosten jeweils 10 Euro. Also die Idee, die dahinter steht, ist zu sagen, du gewinnst Leute für politische Ideen nicht darüber, dass du Lektürekurse anbietest, sondern Identitätsangebote machst, in denen sich ihre Lebenswelt widerspiegelt. Der rechte Kulturkampf ist mittlerweile zahlbar mit PayPal. Bei Arcadi werden derzeit ein Buch des rechten russischen Autors Alexander Dugin über Putin und ein Gesprächsband mit Matteo Salvini vertrieben. Mit jedem Kauf unterstütze man die Kontrakultur, die heimatverbundene Gegenkultur im Land. Also diese ganzen rechten Rap-Projekte leben davon, dass sie mit so einem Gestus der scheinbaren Rebellion auftreten, zu sagen, wir leben im unfreiesten Land ever, wenn wir unsere Meinung sagen, werden wir von Medien und der politisch korrekten Klasse verfolgt. Das verschafft Reichweite. Ja? Also diese Paradoxie zwischen etwas angeblich oder scheinbar Verbotenes zu tun, dabei tun sie das natürlich nicht, sondern sie bedienen offenkundig auch sowas wie einen Markt. Also um das mal zuzuspitzen, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ja, sondern er wird sagen, ich bin Martin Sellner und folgt meinem Kanal. Also was sagt das aus, nicht? Also der Mann, der hat eine Begabung, ja, aber er könnte auch irgendwie für Hautcremes Werbung machen. Für einen Blick auf einen weiteren Ort des Hegemoniekampfes verlassen wir David Bickrich kurz und sprechen mit Julia Ebner, ebenfalls Expertin für Extremismus. Julia Ebner ist 28 Jahre alt und hat sich in den letzten Monaten vor allem mit den Online-Auftritten Rechter beschäftigt, darunter auch Dating-Apps. Mich hat interessiert, was für Menschen auf weißnationalistischen Dating-Plattformen unterwegs sind. Die sind ja eigentlich Teil von einem größeren Spektrum an rechtsextremen oder überhaupt alternativen Online-Foren, und es gibt auch Crowdsourcing-Plattformen und soziale Medien-Alternative. Julia Ebner arbeitet am Institute for Strategic Dialogue in London. Von dort aus war sie undercover unterwegs, bei der identitären Bewegung, in Trollarmeen und in britischen Cafés. Deshalb auch die Dating-Apps, deshalb ein eigenes Profil für diese Plattformen. Aber ich habe mir hier mal zuerst einen Account eingerichtet und habe eine französische Stewardess verkörpert. Musste das dann natürlich auch, als ich beschlossen habe, das doch auch offline weiterzuführen und tatsächlich zu einem Date zu gehen, musste ich auch in dieser Person bleiben und habe insgesamt innerhalb von wenigen Tagen ja über 30 Kontaktanfragen und Nachrichten gehabt. Es waren auch viele der ersten Kontakte und der ersten Konversationen online sowie auch auf herkömmlichen Dating-Plattformen. Man hat da kaum einen Unterschied gemerkt, abgesehen von so kleineren Hinweisen darauf, dass ihre weiße Identität eigentlich alles andere auslöscht in ihrem Leben, dass ihre Hobbys und alles dominiert werden davon. Ebner chattet mit einem jungen Amerikaner über eine der Apps. Der findet europäische Frauen super, versteht aber nicht, wie man in Europa leben kann, wo doch an jeder Ecke afrikanische und arabische Migranten herumlungern. Andere auf der App schreiben ganz banal: Ich segle gern und suche eine weiße Frau. Ich habe dann beschlossen, einen dieser Rechtsextremisten auch auf einen Kaffee oder ein Frühstück, einen Tee zu treffen in Cambridge. Und habe mich dann dort mit ihm unterhalten, auch was ihn motiviert hat, auf diese Plattform zu gehen. Und er hat gesagt, er hat nach gleichgesinnten Frauen gesucht und hat tatsächlich einfach bei Google eingegeben, Dating-Plattformen für Weiße, und kam dann so auf diese Seite. Julia Ebner beschäftigt sich mit den Ausdifferenzierungen der rechten Szene, den Verästelungen auch im Bereich der Dating-Apps. Die heißen Wasp Love. Wasp steht für White Anglo-Saxon Protestant oder Trump Singles, Farmers Only, White Date. In Deutschland arbeitet die identitäre Bewegung seit Jahren an der App Patriot Peer. Ziel ist es, die klassischen Dating-Parameter zu erweitern. Es soll nicht mehr nur um Sport, Filme und Musik gehen, sondern auch um präferierte Abstammungsmerkmale und Haarfarben wie venezianisch blond. Eine Art digitalisierter Aria-Nachweis also. Julia Ebner war für die Recherche nicht nur online am Chatten, sie war auch auf einem Date im realen Leben, einem realen Café, mit einem realen Rechten, den sie Jeff nennt und der wiederum Angst hat. Angst davor, dass seine Kleinstadt, aus der er stammt, so wird wie London, also Multikulti. Ich habe mich davor auch wieder mental ein bisschen darauf eingestellt, dass ich jetzt wirklich die Geschichte von vorn bis hinten kenne von dieser französischen Stewardess, und war dort relativ ruhig, habe eher mir angehört, was ihn so motiviert und was so seine Ideologien sind. Er hat auf jeden Fall sehr große Angst davor gehabt, dass sein Heimatort, der in der Nähe von Cambridge war, durch die, in seinen Worten, Multikulti-Politik total von Migranten überströmt wird, dass irgendwann Weiße in der Minderheit sind. Und das hat ihn auch motiviert, für seine eigene Rasse oder für weißen Nationalismus einzustehen. Jeff übrigens fand Cambridge trotz des Regens und trotz der ganzen linken Studenten ganz reizvoll, wie er sagt. Und Ja, wir haben uns dann tatsächlich aber nie wieder gehört. Er hat mir ein paar Mal noch geschrieben. Mir wurde es dann doch etwas zu steil, muss ich ehrlich gestehen. Julia Ebner hat ihre Recherchen in dem Buch Radikalisierungsmaschinen zusammengetragen. Sie berichtet aus den Online-Schaltzentralen der rechten Revolte. Als 2017 die rechte Trollarmee Reconquista Germanica versuchte, die Bundestagswahl zu beeinflussen, war Ebner unentdeckt Teil der Gruppe. Ich hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie so gut darin sind, sich selbst zu analysieren. Und zum Beispiel habe ich auch in der Reconquista Germanica, in dieser Neonazi-Trollarmee, die haben dann teilweise selber ihre eigenen Social-Media-Kampagnen analysiert. Ich würde sagen, fast so gut, wie wir es teilweise bei den Instituten tun. Und das ist schon erschreckend, dass sie einerseits diese Kampagnen, die viral gehen, machen können, dass sie die Infrastruktur so gut ausnutzen können für ihre Zwecke und andererseits dann aber auch nochmal evaluieren können, was genau vielleicht die kleineren Fehler waren, die sie gemacht haben und was sie im nächsten Schritt dann verbessern können. Weil das bedeutet auch, dass sie im Laufe der Jahre immer besser geworden sind und eventuell auch noch besser werden können. Und das macht Angst. Der Organisationsgrad und auch das Reflexionsvermögen rechter Akteure ist das eine. Was die rechte Subkultur online daraus macht, das andere. Gamifizierung ist ja immer die spielerische Darstellung oder die spielerische Gestaltung von was, das eigentlich kein Spiel ist. Also das kann man auf Anwerbemaßnahmen anwenden, das kann man auf den gesamten Rekrutierprozess, das kann man aber auch sogar auf Terrorismus anwenden, wie wir es zum Beispiel beim letzten Anschlag in Neuseeland gesehen haben, dieser Livestream-Terrorismus, wo sehr viele spielerische Elemente vorhanden waren, teilweise dann sogar Rechtsextremisten danach einen Computerspielmodus draufgelegt haben und das Ganze kommentiert haben, so als würde dieser Attentäter gerade in einem Computerspiel Menschen erschießen. Das sind alles Elemente, mit denen Extremisten immer mehr arbeiten. Und hier gibt es vom Anwerbeprozess über die Kommunikation, die Vernetzung und die Sozialisierung bis hin zu Angriffen und zur Mobilisierung immer eine Möglichkeit, gamifizierte Prozesse zu verwenden. Julia Ebner sagt, kontrolliert die Konzerne, die ihre User nicht kontrollieren können oder wollen. Und sie sagt, kontrolliert die Verbreitung von Memes und allgemein subkultureller Codes und vor allem unternehmt etwas gegen koordinierte Trollangriffe. Wenn es nach Julia Ebner geht, dann können nur noch Verbote helfen. Noch unterwegs, frühmorgens 4:30 wurde spät. Zwei Finger rum in meinem Glas, zum Runterkommen auf dem Weg. Denk an dich heute vom Reef, würde dich gern wiedersehen. Warte mal kurz, bleib stehen, Steine aus Messing auf meinem Weg. Beug mich nach vorn, hier wohnte eine Frau mit einem Namen. Lies Zahlen, geboren in 20er Jahren. Abgeschoben nach Polen, deportiert April. Ermordet in den letzten Tag. Stolperstein, Stolperstein, überall. Stolperstein, Stolpersteine, Stolperstein, in meiner Straße. Stolperstein, Stolpersteine, Stolperstein, nächste Haustür. Stolperstein, Stolpersteine, Stolpersteine, stolper über. Okay, in meiner Straße, Stolpersteine, Vögel singen und ich weine. Hier könnt jeder Name stehen, irgendeiner, irgendeiner. Doch hier steht deine, was ist wohl passiert? Sie war Mitte 20, selbes Alter, ging sie gern tanzen. Königin vom Ballsaal, genau wie du, ja genau wie du. Queen im Club, setz mich hin, vor ihrer Haustür. Sie ging ein und aus hier, saß sie auch hier, hier im Viertel, wo jeder jeden kennt. Stell mir vor, wie sie mir ein Lächeln schenkt. Ob es wohl so ein Morgen so wie dieser war. Straße menschenleer, als der Wagen kam. Reifen quietschen, erste Straßenbahn. Alle schauen, doch kein Licht geht an. Stolperstein, Stolperstein, überall. Stolperstein, Stolpersteine, Stolpersteine, in meiner Straße. Stolpersteine, Stolpersteine, Stolpersteine. Nächste Haustür, Stolpersteine, Stolpersteine, Stolpersteine, stolper über. Sonne geht auf, sitze immer noch hier, atme und rauch, was ist passiert? Schlingen werden wieder geknüpft, Messer wieder gewetzt, nein, nicht woanders, hier und jetzt. Der Schoß noch fruchtbar, aus dem das kroch, fruchtbar noch, aus dem das kroch. Wut will mich fressen, doch lass mich nicht fressen. Denk an uns zwei auf dem Reef, denk an dein Lächeln. Stolperstein, Stolperstein, überall. Stolperstein, Stolperstein, Stolperstein, in meiner Straße. Stolpersteine, Stolpersteine, Stolpersteine, nächste Haustür. Stolpersteine, Stolpersteine, Stolpersteine, stolper über. Der Zündfunk besucht heute den Streetworker, Soziologen und Theologen David Begrich in, wie er sagt, Mitteldeutschland. Wir haben gesprochen über den rechten Hegemoniekampf, online, im Pop und vor allem hier im Osten, in Mitteldeutschland, den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Thüringen ist Begrich geboren, in Sachsen-Anhalt arbeitet er seit bald 30 Jahren. Getroffen haben wir uns in Leipzig, also in Sachsen. Leipzig war immer die heimliche Hauptstadt der DDR. Ja? Leipzig ist jetzt sozusagen das Zentrum Mitteldeutschlands. Leipzig ist die am schnellsten wachsende Großstadt Deutschlands. Wegen der Wirtschaft, der Kreativwirtschaft, wegen der niedrigen Mieten, der Nähe zu Berlin. Soziologisch würden wir sagen, Leipzig ist eine klassische relative Metropole. Also nicht wie Köln oder Hamburg oder so eine Millionenstadt. Aber eben eine Stadt so mit 500.000 Einwohnern plus und mit einem Umfeld, was wahnsinnig Leute zieht, Arbeitsplätze zieht, Wirtschaftskraft zieht, Infrastruktur zieht. Und das wird auch weitergehen. Also man sagt ja nicht ohne Grund, Leipzig ist Heipzig. Wir sitzen in einem Park gegenüber des Bahnhofs und im Schatten des Messehochhauses. Hinter uns fahren im 10-Minuten-Takt Touristenbusse ab. Im Park sitzen Geflüchtete, Alkoholiker, Eltern, die ihre Kinder in Wickeltüchern umgeschnallt haben. Ein paar Kunststudenten radeln vorbei. Das alles zeigt, dass der Osten attraktiv ist, vor allem für bestimmte Milieus, zumindest in Städten wie Leipzig oder in Jena, das ja das München des Ostens genannt wird, oder in der Dresdner Neustadt, das Kreuzberg des Ostens oder Görlitz. Görlitz gilt als Girlywood, Hollywood des Ostens. Die Liste ginge noch weiter. Aber der Hype stirbt oft schon an der Stadtgrenze. Die progressive Jugendkultur, wenn sie denn auf dem Land existiert, hat einen schweren Stand. Die Weltoffenen ziehen weg. Die rechte Kultur war über Jahre das prägende Angebot. Heute findet man es in Schnellroda, in Bornhagen, der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle, der Kurt-Beyer-Straße in Dresden. Orte, an denen sich Rechte niedergelassen haben. Götz Kubitschek, der Verein 1% für unser Land, Björn Höcke. Der Osten wirkt anziehend auf Rechte aus dem Westen. Die kommen in den Osten Deutschlands und haben den Eindruck, hier finden sie Deutschland. Und es ist natürlich, also aus ihrer Sicht ist das ja so. Also wenn man hier rund um Leipzig in jede Himmelsrichtung 50 Kilometer fährt, dann liegen hier in jeder Himmelsrichtung historische Orte, die für dieses Milieu wichtig sind. Also das Grab von Friedrich Nietzsche ganz genauso wie die Burg Saaleck oder der Harz oder weiß ich nicht was. Sie haben schon das Gefühl, dass hier das Deutschland noch greifbar ist, von dem sie träumen. Dazu kommt das Burschenschaftsdenkmal bei Eisenach oder das Kyffhäuser-Denkmal, beide in Thüringen. Ostdeutschland als deutsches Destillat sozusagen, da wo der Boden seit 1000 Jahren deutsch ist. In einem Interview sagte mir ein Vertreter der neuen Rechten einmal, dass natürlich eine Rolle spiele, dass im Osten weniger Migranten lebten. Gerade in Hessen und Nordrhein-Westfalen sei es kaum noch auszuhalten. Hier, im Osten, könne man unter sich bleiben. The DDR ist für die Westdeutschen ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Ja, das hat man im Regal zu stehen, schön sortiert. Für die meisten Leute hier ist es immer noch Teil ihrer biografischen Erinnerung, mit der sie irgendwo hin müssen. Und wer diese biografische Erinnerung aufruft, anspricht und anspielt, dem wird zugehört. Das ist der Punkt. Was jetzt kein Plädoyer dafür ist, mehr Schlagersendungen im Fernsehen mit DDR-Stars zu bringen. Es führt kein Weg daran vorbei, mit David Begrich auch über die DDR bzw. die Wende zu sprechen und darüber, wie diese Wende in den aktuellen Wahlkämpfen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen verwendet wird. Also es gibt kein Narrativ, das in Ostdeutschland so stark und wirkungsmächtig ist wie das 89-Narrativ. Und wer sich auf das Narrativ beruft, dem wird erstmal Gehör geschenkt. Wir sind 89 auf die Straße gegangen. Ich bin damals auf die Straße gegangen, heute bin ich wieder auf der Straße. Es gibt keine Erzählung, die so, so deutungsmächtig ist. Und wer sie abruft, dem wird zugehört. Und wenn Höcke sich hinstellt oder Gauland oder Kalbitz oder wer auch immer sagt, wir haben nicht die Revolution in der DDR gemacht, natürlich ist das dann absurd zu sagen, ihr habt die Revolution in der DDR im Westfernsehen gesehen. Aber das spielt für die Situation keine Rolle, weil die Leute bei ihrer unmittelbaren Erfahrung gepackt werden oder bei der Erzählung ihrer Erfahrung. Ja? Also wir wissen ja, dass zu jedem Zeitpunkt nur eine Minderheit von Leuten in der DDR auf die Straße gegangen ist. Aber die Erzählung ist so deutungsmächtig, dass wer sie aufgreift, dem wird erstmal zugehört. Und dann ist es egal, ob der Münchner Andreas Kalbitz oder der gebürtige Westfale Björn Höcke damit Wahlkampf machen. Immer am schmalen Grat zwischen Ostalgie und Wendeerzählung. Björn Höcke schafft es, einen Saal für sich zu gewinnen. Dafür braucht er kein Denkmal der Schande, sondern... Freunde, zu Beginn möchte ich aber selbstverständlich das tun, was man einem politischen Aschermittwoch nicht nur einmal, sondern regelmäßig tun sollte. Ich möchte mein Glas erheben mit stolzem sächsischen Bier im Inhalt, so hoffe ich doch jedenfalls. Ich kann es gar nicht lesen, was steht da drauf. Könnte es ein Feldschlösschen vielleicht sogar sein? Oh, das ist eins der besten sächsischen Biere. Ich hatte gerade bei mir zu Hause einen Kasten davon, also davon trinke ich gerne. Liebe Freunde, erhebt euer Glas auf den Freistaat Sachsen, auf den Freistaat Thüringen, auf die Mark Brandenburg und auf unseren liebe Freunde in Sachsen-Anhalt. Deutschland möge leben, Prost! Bier, lokales Bier. Es ist so simpel. Aber Vergleichbares bringt Höcke auf fast jeder Rede. Ein Icebreaker. Volksnähe heißt es, sich einen Kasten sächsisches Bier zu kaufen. Es ist die perfekte Mischung aus Lokalkolorit, Lokalstolz und Lokalpatriotismus. Höcke, der immer steif wirkt, immer so, als würde er nur zur Hälfte sagen, was er wirklich denkt, schafft es damit, dem Publikum zu signalisieren, ich weiß um eure Lebensgeschichte, alles cool, lasst uns die Uhr zurückdrehen. Das ist Ostalgie als Lebensnostalgie. Die Leute erinnern nicht Politikgeschichte, nicht Zeitgeschichte, nicht Kulturgeschichte, sondern die Leute erinnern ihr eigenes Leben und sagen, ich war 30 Jahre jünger und in Margot verliebt. Und das prägt dein Leben sehr viel stärker als die Frage, irgendwie war der FDJ-Sekretär ein Arschloch. Natürlich war der ein Arschloch. David Begrich hat keine Angst. In den Gesprächen mit ihm sagt er nur einmal, er möchte warnen, und zwar vor, Zitat, einer politischen Strömung, die die Demokratie zerstören will. Mehr nicht. Keine Warnung vor rechten Online-Trollen, keine Warnung vor rechten in den Charts, keine Warnung von nationalbefreiten Zonen, nichts. Nicht von dem Kippen der Gesellschaft und erst recht nicht vor der neuen Rechten. Die extreme Rechte sagt seit 50 Jahren das Gleiche. Die Welt geht unter, wir sind bedroht von kultureller Dekadenz, wir sind bedroht von kultureller Entfremdung, wir sind bedroht vom Islam. Not news, not news. Vor allem, weil die Welt doch nicht untergegangen ist. Und als die Welt einmal zusammenbrach, waren die Nazis schuld. Ernst Bloch schreibt im Exil einen Text über die Propaganda der Nationalsozialisten am Anfang der 30er Jahre. Er geht also zu den Veranstaltungen der NSDAP, hört sich an, was dort funktioniert und geht dann zu den Veranstaltungen von SPD und Demokratische Volkspartei. Und er stellt Folgendes fest. Bei der NSDAP gibt es die permanente Appellation an Ressentiment und Emotionen. Ganz plastisch beschrieben, er beschreibt eine SPD-Veranstaltung, auf der die Redner mit Statistiken und Zahlen argumentieren und sagt, das funktioniert nicht in der gleichen Art und Weise, wie der Gauleiter von Berlin, der Josef Goebbels hieß, sozusagen an die Gefühle appelliert. Wie gesagt, David Begrich hat keine Angst, denn Angst ist irrational und irrational sollte man nicht sein, wenn man sich mit Rechten beschäftigt. Ein Beispiel. Wer die Rechte als einen Verbund sieht, einen Monolith, der ist geblendet von dem, was sie alles machen. Sie klettern auf das Brandenburger Tor, sie operieren von einem Haus in Halle aus, sie fahren in die Ukraine zum Kämpfen, sie stürmen Theatervorstellungen, sie prügeln, sie werden verprügelt und in die Parlamente gewählt. Die Rechte aber ist heterogen. Der eine Teil will zurück in die 1950er mit Häkeldeckchen und Kapitalismus. Der andere Teil will Revolution, eine ultraliberale Wirtschaft und ein Europa der Vaterländer. Die Bruchstellen also sind da, weil da kein geschlossener Block marschiert, sondern ein intern höchst zerstrittener Haufen auftritt. Davon darf man sich nicht blenden lassen. Dagegen darf man auch nicht kopflos Verbote fordern. Dagegen muss man, sagt Begrich, ganz klassische Jugend- und Demokratiearbeit leisten. Dazu gehört aufklären, bestenfalls vorbeugen und enttarnen. Wobei ja noch gar nicht ausgemacht ist, wie das ausgeht. Dass wir es mit einem erfolgreichen Prozess der Etablierung einer rechten Partei im parlamentarischen Raum in Deutschland zu tun haben, ist ja unzweifelhaft. Zweifelhafter oder um es anders zu sagen, nicht so eindeutig ist die Frage, haben wir es da tatsächlich mit einer erfolgreichen rechten Graswurzelrevolution zu tun oder ist es nur der Versuch dazu? Also reden die Rechten im Wesentlichen mit sich selbst und haben einen anderen Resonanzraum, in dem es irgendwie Leute gibt, die das auch so hören, wie ich die Fußballübertragungen höre, aber eigentlich interessiert sie mich nicht. Oder versuchen sie bestimmte gesellschaftspolitische Konflikte, die ohnehin schon da sind, auf eine bestimmte Art und Weise zuzuspitzen. Was ich damit sagen will, ist, der Versuch, Hegemoniekämpfe von rechts zu führen, wird nicht dadurch automatisch erfolgreich, dass die Akteure es noch so sehr wollen, sondern man muss auf die Kontexte gucken. Und es gibt Indikatoren, mit denen sich ihr Erfolg messen lässt, zweifelsohne, aber es gibt auch Indikatoren, mit denen sich zeigen lässt, dass der Erfolg nicht so durchschlagend ist, wie sie glauben oder glauben machen wollen. Hegemoniekampf von rechts außen. Analysen von Streetworker David Begrich. Sendung von Sami Kames. Es sprach der Autor. Produktion und Musikauswahl Alexandra Distler. Ton und Technik Adele Kurzil. Redaktion Julia Fritsche.